weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute machen wir einen kleinen Ausflug, zeitlich und räumlich, ein bisschen woanders, und zwar in die Stadt New York City. Und da geht es um den Stadtteil Yorkville, in dem eine Freundin von mir, meine älteste Freundin Lindsay Brooks, in den 90er und frühen 2000er Jahren in Yorkville wohnte, im, wie gesagt, ehemals deutsch besiedelten Stadtteil. Und da war noch eine ganze Reihe von Anschlägen an den alten Hauswänden in Stein geschlagen. Da ging es um einen Liederkreis, um einen Gesangsverein, einen deutschen, um eine deutsch-lutherische Kirche und alles mögliche andere, was wir entdecken konnten. Leider existieren viele der schönen Cafés und Geschäfte nicht mehr, aber so dies und das gibt es immer noch in New York City. Lindsay und ich sprachen über unser gemeinsames Leben, und das hat uns in Island vor vielen Jahren, in den 60er Jahren, zusammengebracht, als Kinder, als wir in der Grundschule zusammen in eine Behelfsschule gegangen sind, die für Kinder, die aus dem amerikanischen Schulsystem stammten, in Island extra hergestellt wurde, denn es gab da so einige Kinder, die sonst eigentlich nicht Isländisch hätten lernen können, so schnell, wie sie es hätten brauchen müssen in diesen Schulen in Island. Heutzutage, wenn Sie in Island leben wollen und das für länger oder emigrieren wollen nach Island, müssen Sie in einem halben Jahr die Sprache beherrschen. Das war uns damals nicht gegönnt, beziehungsweise wir brauchten es nicht. Aber es wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Das ist ein sehr, sehr innovatives System. Da geht es heute um Energie und alles Mögliche. Island ist wieder im Gespräch. Und Lindsay und ich sind dann in respektive andere Länder mit unseren Eltern gezogen und haben uns aber immer im Leben wiedergesehen und wiedergefunden. Und im Moment trennt uns die ganze USA, weil sie im Westen lebt und ich im Osten. Und das kann sich ja eines Tages auch wieder ändern. Man findet sich immer, immer wieder. So, und jetzt möchte ich Ihnen dieses Gespräch, das wir in den 90er Jahren führten, damals waren wir noch ein klein bisschen jünger und Lindsay hat noch ganz andere Aktivitäten vor sich, die sie Ihnen erzählen wird, und mir natürlich auch damals, und ich habe sie zum Teil auch mitgemacht. Das war sehr, sehr interessant, an die Verrazano-Brücke in Stunden und Stunden zu kommen, und das würden wir Ihnen dann in dem Gespräch erklären. So, viel Spaß dabei, ein bisschen einen Ausflug nach New York und einen Ausflug in ein sehr interessantes internationales Leben. Ich danke Lindsay Brooks für dieses nette Gespräch. Sie bringt inzwischen kleineren Kindern Deutsch bei und das beherrscht sie nach wie vor sehr gut. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Morgen, Lindsay. Lindsay Brooks. Guten Morgen, Susanne. Lindsay ist meine älteste Freundin. Wir sind in Island als Kinder zusammen zur Schule gegangen. Und wie viel waren wir in einer Klasse? Weißt du das noch? 10 oder 13, weiß ich nicht mehr. Nein, zuerst waren wir nur 4. Ach so, nein. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ja. Und ich weiß noch viel mehr aus der Zeit, aber Lindsay ist keine Deutsche, sondern Lindsay kommt woher? Kommst du? Ja, aus Kalifornien. Ja, quasi. Ja. Wie haben wir uns kennengelernt? Ja, in Island als Kinder. Mhm. Und ja, wir waren dann, ich glaube, wir waren nur 2 Jahre in Island. Mhm. Und dann haben wir uns wieder in Deutschland getroffen. So viele Jahre später. Und was war in deinem Leben zwischendurch? In Island haben wir als Kinder lange zusammen gespielt. Nicht nur sind wir zusammen zur Schule gegangen, sondern wir sind auch nachmittags immer zusammengekommen, immer nach 4 Uhr. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, wir machten meine Mutter machte Pause sozusagen. Ich dürfte nur ab 4 Uhr, also mittags dann spielen. Ja, dann nachher sind wir, also meine Familie, wir sind nach Mexiko gezogen. Und haben wir da, glaube ich, fast 2 Jahre sind wir da geblieben. Und dann, dann sind wir nach Kalifornien gezogen. Und da bin ich dann amerikanisiert sozusagen. Da habe ich die ganze Schule besucht und so weiter. Und dann weiter an der Uni in Amerika und dann nach Deutschland. Ja, zum ersten Mal eigentlich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und in Deutschland hast du Deutsch lernen wollen, nicht? Dort konntest du also vorher noch kein Deutsch? Nein, stimmt nicht. Ich habe Deutsch an der Uni hier in Amerika studiert. Und natürlich, dann konnte ich kein Wort, weil das ist so schwierig, wenn man eine neue Sprache lernt, wenn man ein bisschen älter ist. Aber dann kam ich nach Deutschland und diese nette Deutschen, die haben mich verstanden. Und das war sehr nett. Dann habe ich noch weiter Deutsch studiert und dort dann letztendlich gearbeitet und gewohnt, fast 4 Jahre. Und gelernt hast du Deutsch im Goethe-Institut in Koblenz erst einmal? Ja. Nee, am Burpat. Nicht in Koblenz, sondern Burpat am Rhein. Das ist eine sehr schöne Stadt. Sehr klein, aber sehr schön da am Rhein. Und wo haben wir uns wiedergesehen in Deutschland? Ich glaube in Bonn, oder? Ja, das war doch in Bonn. Ja, ich habe eigentlich Kontakt wieder aufgenommen. Das wusste ich nicht mehr. Mhm. Aber ja, das war schon in Ordnung. Wir sind zusammengekommen in Bonn und haben dort wieder einander getroffen und wieder kennengelernt, nicht? Denn da waren wir beide über 20 inzwischen und inzwischen war ich lange in Deutschland gewesen und wie gesagt, du in aller Welt und dadurch durch unsere Eltern eigentlich, denn mein Vater und dein Vater haben im Auswärtigen Amt des jeweiligen Landes gearbeitet, nicht? Ja, und du könntest ganz gut Englisch, das habe ich auch irgendwie, also nicht gewusst, aber geahnt. Aber Das war eine interessante Zeit für mich. Also ich kannte Bonn fast nicht und das ist eine sehr schöne Stadt auch. Okay, das ist nicht Berlin, aber also ich fand es sehr, sehr schön und eine nette Stadt, sehr bemerkenswert. Und Bonn war meine Unistadt, also da habe ich dann studiert während der Zeit und habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt und da hast du mich dann besucht. Und das war sehr witzig, denn da kommen alle möglichen Leute zusammen und manchmal findet man die Menschen in seinem Zimmer auf einmal, die man gar nicht erwartet hat, dass sie am Wochenende schon zurückkommen. Also auf einmal hat Lindsay sehr viele Leute mitten in der Nacht kennengelernt. Das war sehr komisch. Ja, das war sehr komisch, aber die waren immer sehr nett. Also es war ganz interessant, mit diesen Leuten zu sprechen, also die halt kennenzulernen, weiter kennenzulernen. Und da hast du mich in Frankfurt besucht. Mhm. Doch, ein paar Mal. Wir sind Kaffee trinken gegangen. Ja. Da beim Römerplatz, glaube ich. Ja. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik mal. Und dann reden wir weiter mit Lindsay Brooks aus Kalifornien ursprünglich. Wir sitzen hier mit Lindsay Brooks. Und Lindsay Brooks, meine älteste Freundin aus Island und Kindertagen. Wir waren in Island zusammen in der Schule. Dann viele Jahre waren wir getrennt, denn Lindsay war in Mexiko mit ihrer Familie, dann in Kalifornien. Und dann auf eigene Faust nach der Schule in Deutschland. Und da hast du gearbeitet. Bei wem? Und vor allem, welche Erfahrung hast du mit Deutschen gemacht als Amerikanerin? Ja, ich habe damals bei einer amerikanischen Brokerfirma, also Börsenhaus, die hieß E.F. Hutton oder Hutton, als wir das damals sagen müssten. Also die Firma existiert nicht mehr, aber damals, die war eine ganz gute Firma und habe mal da in Frankfurt gewohnt. Erstmal, glaube ich, ja, Neuhofstraße, von Friedberger Landstraße hoch und dann nachher in der Nähe von der Alten Oper, also die Arnstraße hieß das, von Bockenheimer Landstraße, kann ich mich noch erinnern. Ja, die Deutschen, die waren für mich also ein ganz tolles Volk. Ich habe immer sehr viel Interesse gehabt, die halt weiter kennenzulernen. Also die waren so offen und wollten über meine Erlebnis wissen. Und da bin ich öfters bei denen zu Hause eingeladen. Also ich glaube damals, die amerikanischen Soldaten, die da stationiert waren, also die waren, hatten vielleicht nicht so große Interesse in, also deutsche Leute weiter kennenzulernen. Und das war für mich ein großer Vorteil. Also ich war mal im Restaurant irgend so bloß zum Sekt eingeladen, weil die Leute, diese Ehepaar damals, die haben entdeckt, dass sie Amerikanerin waren, nicht Holländerin und Engländerin. Und das war natürlich sehr nett. Und dann weiter eine Frau, die bei der Frankfurter Sparkasse gearbeitet hat. Und wir sind nachher sehr gute Freunde gewesen. Und ich bin bei ihr, bei ihrer Polterabend, so ein kleines Örtchen außerhalb Frankfurt, bin ich öfters mal bei denen. Und die ist, ja, hat geheiratet, hat Kinder und so weiter. Und wir bleiben noch in Kontakt. Also für mich ist eine ganz, ganz nette, schöne Erinnerung, also meine 4 Jahre in Deutschland. Und du hast gesagt, dass die Amerikaner, die mit dir bei Ehepatten gearbeitet haben, eigentlich diese Erfahrung nicht gemacht haben, nicht? Ja, das heißt doch vielleicht ab und zu, aber ich fand, dass ich wirklich immer noch heutzutage, das ist jetzt über 10 Jahre weg, habe ich noch sehr gute enge Freunde in Deutschland. Also die sind for life, wie man es auf Englisch sagt, die sind immer da. Und nachher bin ich nach England und ich muss sagen, die Engländer sind sehr nett und sehr höflich, aber nicht sehr gastfreundlich, fand ich, als die Deutschen. Also man müsste vielleicht erstmal guten Tag sagen, aber nachher, ja, da haben die da geredet, geplaudert, das war immer für mich sehr viel Spaß. In Deutschland? In Deutschland, ja. Auch in England, aber nicht wie in Deutschland, nicht wie in Deutschland, für mich. Und in England, was hast du in England gemacht? Ja, da habe ich auch bei einer amerikanischen Börsenfirma gearbeitet, die existiert noch, die heißt Prudential Securities und da war ich 3 Jahre da. Und wieder eine Erfahrung, wieder was anderes. Ich hatte eigentlich mehr Bekannten, die nicht Englisch waren. Ich habe auch sehr gute englische Freunde, also enge Freunde, aber müsste ich sagen, im Vergleich mit Deutschland, da hatte ich damals einen sehr großen Freundschaftskreis überhaupt. Also insofern war das interessanter, hat mir viel mehr Spaß gemacht. Aber England, London ist eine sehr schöne Stadt. Und da habe ich auch wieder deutsche Bekannten gehabt und habe ich weiter hier in New York, wo ich jetzt wohne, deutsche Bekannten. Ja, du hast mich auch in England besucht. Ja. In London war ich einmal bei dir und ich glaube einmal oder zweimal. Und was mir aufgefallen ist an London zum Beispiel war, wenn wir ins Theater gegangen sind, dass man da ein Tablett vorbestellen konnte in der Pause. Das hat mich schwer beeindruckt. Und man konnte also eine Cola vorbestellen oder was immer. Da stand ein kleines Tablett während der Pause schon bereit für einen und keiner hat es weggenommen, was vielleicht in New York nicht so der Fall wäre. Nein, hier geht es überhaupt nicht. Also ich meine, man kann schon in der Pause was kaufen, aber vorher was bestellen, das geht nicht. Das würde nicht gehen. Aber ja, das hat Spaß gemacht. Das ist die Höflichkeit der Engländer, die dann auch sich sprichwörtlich in dem Reservierten und dem Liegengebliebenen dann für einen äußert. Und was hat dich denn in England besonders interessiert? Die Architektur, die Menschen, was war es, was dir in England besonders auffällt und was du auch so in der Erinnerung behältst? Ja, was ich denke, also am Anfang dachte ich, ja, ich komme aus England, aus Irland und Schottland, also vor Jahren hier nach Amerika sind meine Vorfahren gekommen, aber ich bin nicht Engländerin und ich dachte irgendwie, dass ich würde dann irgendwelche gemeinsame Erfahrungen oder wir werden irgendwelche Ideen zusammen haben, aber nein, die sind ganz anders, die Engländer, aber die Architektur ist bemerkenswert, also meine Ansicht, ich finde das sehr schön, also was alles ist Gutes für mich, auf jeden Fall. Jetzt machen wir noch ein bisschen Musik und dann sprechen wir weiter mit Lindsay über ihr. So, wir sitzen hier mit Lindsay Brooks und Lindsay Brooks ist auf der ganzen Welt groß geworden mit verschiedenen Sprachen, mit erst einmal Englisch und Spanisch auch schon als Kind, ja, in Spanien als Kind, nicht? Ja, habe ich Spanisch, also in Spanien und Mexiko bin ich dann aufgewachsen, also groß geworden. Das heißt, 8 von meinen ersten 10 Jahren. Und dann, da habe ich auch dann die französische Alliance Française besucht, also als Kind. für die Grundschule. Und dann habe ich Deutsch an der Uni und dann bin ich nach Deutschland und darüber haben wir schon gesprochen. Und dann, ja, später, ja, wir haben über Deutschland und England gesprochen und dann bin ich zurück nach Amerika, müsste man eventuell nach Hause kehren, ne? Und da habe ich dann mein Studium weitergemacht in Thunderbird, das ist so eine internationale Schule in Arizona. Universität? Ja, also Universität, richtig. Und ja, da habe ich eine Master's in International Management. Das ist so eine Hauptbetriebslehre, Wirtschaft, also irgend sowas, weiß ich nicht genau auf Deutsch. Und ja, kann ich auch mal also Arizona empfehlen, aber nicht im Sommer. Dann ist es zu heiß, aber das ist auch ganz schön, Grand Canyon und das Ganze kann man auch sehen. Und deine Familie war in Kalifornien in der Zwischenzeit und dein Vater hat sich dann inzwischen pensionieren lassen. Also, und dein kleiner Bruder ist 10 Jahre jünger. Nein, 8 Jahre jünger. Da waren wir beide 8, als er geboren wurde. Er ist nämlich in Island geboren. Und ich bin, glaube ich, die Einzige, die ihn als Baby gesehen hat, denn er ist dann erst nach Amerika zurückgekommen, später. Und das ist der Kearney. Und, aber du bist also in der Universität gewesen und danach, nach der Universität, was hast du nach der Thunderbird-Schule, also dieser Universität, gemacht? Du warst 1,5 Jahre in dieser Universität mit dem Ziel, halt Betriebswirtschaftslehre studiert zu haben und dann eine Art MBA, nicht? Also noch mehr als ein MBA mit noch mehr Studienerfahrung. Dann geht man wieder in welches Geschäft? Also was macht man damit mit diesem Abschluss? Ja, man kann natürlich allerlei Sachen machen. Das ist doch eine internationale sozusagen Studium. Und ich hatte schon kurz mal in New York gearbeitet und wollte hier zurück, weil ich dachte, hier kann man doch Kontakt mit Europa und so wieder aufnehmen, aber noch in New York, in Amerika zu wohnen, zu leben. Also mit der Sprache, der war wichtig, auch deine Sprachen zu verwenden, also dein Spanisch und dein Deutsch und dein Französisch. Ja, nicht nur das, sondern auch geschäftlich. Und das geht halt. Ich habe schon, bin in New York jetzt seit 6 Jahren und habe schon bei ein paar Firmen gearbeitet, jetzt bei einer Bank und habe auch mit dem Ausland so zu tun, also ich habe Tätigkeiten da und darf noch in Amerika wohnen und muss nicht unbedingt wieder zurück nach Europa. Ja. Aber du hast gesagt, vor allem in Europa, also in London, wäre der Ort, wo man als Bankangestellte dann, also noch, also im Management bist du ja jetzt inzwischen, weil man die ganzen Sprachen wirklich verwendet. Also von New York aus arbeitet man mit den verschiedenen Ländern, aber meistens ist die Sprache Englisch, nicht? Ja, das stimmt. Also das ist jetzt, glaube ich, fast über 10 Jahre. Die amerikanische Firmen, Banken, Börsenhäuser, die haben sehr starke Filiale in London aufgebaut. Und das hat auch einen Sinn. Also die Kundschaft in Europa ist in Europa. Und wenn man dann die Sprachen benutzen will, dann hat man doch die Möglichkeit da, weil hier in Amerika ist es doch ein ganz großer Markt. Und wir sprechen meistens alle hier Englisch. Und ja, das ist doch... war. Aber trotzdem, in New York hat man schon mehrere Möglichkeiten als vielleicht in Arizona. Nicht unbedingt, aber vielleicht. Ja, und hier in New York trifft man natürlich auf alle Welt. Also zumal die Touristen, aber dann auch sehr viele Studenten und andere Menschen, die hier arbeiten. Das fängt sicher beim Taxifahren an, aber das ist vor allem auch, wenn wir in ein Geschäft gehen, egal wohin, man hört überall Akzente aus der ganzen Welt. Was gefällt dir außer der Arbeit, die dir jetzt sehr gut gefällt, wie du mir erzählt hast, an New York? Ja, kann man natürlich ins Theater gehen und allerlei Art vom Essen also probieren, aber dann kann man auch segeln in New York. Also das Manhattan ist doch eine Insel und die Leute, also sogar ich, wir vergessen das, aber es gibt hier nicht nur New York Yacht Club, aber auch Manhattan Yacht Club und das ist eine ganz kleine Gruppe und wir haben da, glaube ich, jetzt 16 Segelboote, die sind Klasse J24. Und wir machen Rennen, Regattas, zweimal der Woche und dann am Wochenende gehen raus beim Statue of Liberty. Und also für mich ist das teilweise ein Film, weil da hat man so eine Sicht auf New York und auf einer Seite große Hochhäuser und so und dann Statue of Liberty links und die Sonne. Freiheitsstatue. Und also es gefällt mir. Und sogar letzte Zeit, Susanne, glaube ich, das hat dir auch gefallen. Die war auch auf diesem Segelboot. Das ist aber kein großes Schiff. Ja. Ja, was mir aufgefallen ist natürlich, dass man auf solchen kleinen Booten natürlich sehr viel enger zusammensitzt und dass man dann als Neuankömmling gesagt bekommt, jetzt, also wenn wir dann die Segel drehen, dann musst du auf die andere Seite des Schiffes ganz schnell klettern und das möglichst rutschen. Also musst du irgendwas zum Festhalten suchen und blaue Flecke bleiben nicht aus. Du hast die ganzen Arme voll, auch weil du schon lange segelst. Weißt du zwar, wo man sich nicht stoßen sollte, aber man tut es trotzdem. Und das sind so ein Teil der Souvenirs, die man dann aus New York mitbringt, wenn man aus Florida nach New York kommt und dann halt zum Segeln eingeladen wird, was natürlich die Floridianer sehr komisch fanden. Aber es war ganz herrliches Wetter und man lernt sehr schnell, wenn das Boot sich wendet von der einen Seite zur anderen, dass man darüber rutscht und sich ganz schnell am anderen Ende festhält. Aber du segelst ja nicht nur zum Spaß, sondern du machst es ja auch, das ist ja nicht professionell, aber es ist trotzdem ein Rennen, was ihr habt, diese Regatta. Und wie oft fahrt ihr auf raus und macht diese Regattas? Ja, also Dienstag und Mittwochabend, ich gehe mal nur einmal in der Woche, muss ich ein bisschen früher weg von der Arbeit und das erlaube ich mir nur so einmal der Woche. Und ja, bis Sonnenuntergang. Und dann natürlich nachher kommt man zurück, ein paar Biers trinken und dann ist es ganz schön. Alle die Probleme, die man vielleicht in der Arbeit oder bei Bekannten oder Freunden hat, vergisst man für ein paar Stunden, weil ja, man muss ganz schnell Sachen tun, wenn das Moment kommt. Ja. Ja, auch ja, also genau. Das Schiff ist nicht nur alleine auf dem Wasser, sondern da sind auch riesen Ozeantanker. Es sind große Cruise-Schiffe, also Kreuzfahrtschiffe. Und dann heißt es immer, Vorsicht, da vorne kommt ein Schiff. Und ist das Schiff vor Anker oder ist das Schiff in Bewegung? Auf welcher Seite kann man an dem vorbei? Wie ist der Wind? Also es sind tausend Dinge zu beachten. Und wer hätte gedacht, dass man also in New York solche Erlebnisse hat? Man denkt in New York immer an Broadway und an Dinge wie Off-Broadway-Theater, also verrückte Sachen. Man denkt an viele Restaurants, man denkt an Klein-Italien, man denkt an Chinatown und wie gesagt, jede Menge verschiedener Art von Lokale auch. Und dann immer der neueste Trend, was man eben im Moment macht, was man trägt, wie man aussieht. Im Moment sind die Mädchen alle total durchgestylt, also sie sitzen und machen irgendwie, also dass ihre Muskeln sehr schön werden und ihre Körper und dann tragen sie auch hautenge Sachen und sie rauchen sehr viel und man trifft sich auf dem Dachgarten des Metropolitan Museums, wo wir uns natürlich sofort dann auch sehen mussten. Das war so dein erster Vorschlag. Und wie ist es denn da oben? Erklär mal, wie war das denn? Ja, dann, also das darf man natürlich bei Metropolitan, da gibt es diese Terrasse und Freitag und Samstagabend bis kurz vor 9 und das ist sehr schön im Sommer, im Herbst, also nicht im Winter gerade, aber da hat man so einen tollen Blick auf, ja, auf Central Park, Manhattan, also überall und da sind auch ein paar Skulpturen dort oben, kann man ein Glas Wein trinken und das ist sehr, wie sagt man, relaxing, zivilisiert oder so und ja, haben wir da ein paar Bilder aufgenommen, also die Susanne und ich glaube, das darf man machen als New Yorker, muss man, als Besucher hier. Also das ist eine Sache. Und wir werden jetzt ein bisschen Musik noch machen und dann werden wir zum Ende kommen, denn wir haben uns schon so lange unterhalten über Lindsays Leben. Aber das hat hier in New York jetzt ganz interessante Bahnen gezogen, denn sie ist in einen Stadtteil gezogen, der auch mit unserer Sendung viel zu tun hat. Und darüber reden wir gleich. Wir sitzen hier mit Lindsay Brooks, die ursprünglich aus Kalifornien stammt und jetzt letztendlich über alle möglichen Umwege in New York gelandet ist und zwar in einem bestimmten Stadtteil, Lindsay. Welcher Stadtteil ist das jetzt? Ja, das heißt immer noch, glaube ich, Yorkville. Und also ich weiß nicht sehr viel drüber, nur es gab viele Deutschen hier vor also 100 Jahren, also ich weiß nicht wieder genau, warum hierher, weil das war ziemlich nördlich, also auf diese Insel Manhattan. Aber das ist da 85, 86 Straßen ost vom, von Central Park und was nah an der East River, also hier. Nur es gibt noch, glaube ich, ein paar Restaurants, es gibt eine Kirche und ja, Cafés und auch ein Park. Ja, das ist vor das Haus vom Bürgermeister, das heißt Karl-Schurz-Park, Das sind so, es ist ein kleiner Park, also nicht ganz winzig. Das sind 3 Straßen von dieser Park und das ist sehr schön, sehr also benutzt, gebraucht von vielen Menschen. Und eigentlich sehr europäisch. Also wenn man an der Promenade entlang spaziert, hat es Gartenbänke und viele Menschen sonnen sich dort. Viele führen ihre Hunde aus, manchmal sich selber auch und flanieren. Und es ist eine kleine Oase in dieser Stadt. Diese Stadt ist eigentlich voller grüner, kleiner Oasen, denn wenn man durch Yorkville läuft, du hast mir erzählt, es ist ein Familienviertel. Man läuft herum mit seinen Kindern im Kinderwagen und überall um die Bäume herum, und es ist an der Straße, sind überall Bäume, manchmal Platanen, manchmal andere europäische Bäume findet man wieder, dass man da überall Blümchen sieht. Da sind auf einmal kleine fleißige Lieschen gepflanzt und an den Vorgärten auch ganz winzige kleine Blumenbeete überall. Ja, und das ist, glaube ich, abhängig von den Einwohnern. Also welche haben Interesse, andere nicht. Natürlich bei die ganz großen so Hochhäuser, öfters gibt es da Gärtner und so. Aber trotzdem auf diese Seitenstraßen ist das ganz, ganz schön. Und da habe ich schon neulich, ja, jetzt ein paar Mal auf dem Weg zum Subway, jeden Morgen, da ist eine also sehr ältere Frau und sie pflegt also das Gärtchen um einen Baum und die geht jeden Morgen raus und gießt die Blümchen und das ist sehr süß, sehr nett. Ja. Und dann sind wir vorbeigekommen auf unserem Spaziergang in Richtung Untergrundbahn, sind wir vorbeigekommen an einem Haus, das sieht so ein bisschen nach Neue Gotik aus und es ist eine Kirche. Und da warst du auch sehr erstaunt, als du das gefunden hast, denn es ist eine Kirche, die heißt wie? Deutsche Evangelische Kirche. Und ja, der Pfarrer, der ist doch aus Deutschland und der ist hier schon ein paar Jahre, ich glaube, dann geht er weiter eventuell, und die haben dann eine Messe auf Deutsch, Gottesdienst, ja, 11 Uhr morgens und dann 5 Uhr mittags, also sonntags, auf Englisch. Und da war ich damals vorbei, das war ein Sonntag, als ich die Kirche entdeckt habe, das war kurz nach 10 Uhr. Und da dachte ich, Mensch, das ist doch auf. Da bin ich rein und natürlich hat es auf, weil da war dieser Gottesdienst also im Laufen und war gerade fertig. Und der Pfarrer hat sogar also sehr ernst mal gesagt, ja, bleiben Sie hier. Und dann müsste ich da bleiben. Und dann hat er mit mir ein bisschen drüber, also über das Leben gesprochen. Und dann hat er gelernt, dass ich gerade in diese Gegend umgezogen bin und ja, habe ich meine Adresse aufgeschrieben und eventuell, glaube ich, müsste ich dann im Gottesdienst gehen, aber das würde ich schon ganz gern tun. Und das ist wirklich interessant, aber leider kann man sagen, dass viele der Dinge, die noch von Yorkville übrig geblieben sind, an deutschen Lokalen, dass sie leider immer mehr verschwinden. Also jetzt wird wieder eine ganze Ecke abgerissen und da waren, wie du gemeint hast, auch diese kleine Konditorei, die man früher noch gekannt hat, also die letzte Bastion von deutschen Lokalen in dieser Gegend, und es war also wirklich ein Café, ein richtiges, und so 1-2 Restaurants gibt es noch, aber meistens jetzt doch nicht mehr in Yorkville, sondern man kommt so ein bisschen an so staubigen Fensterscheiben vorbei, da steht noch so der deutsche Name dran, oder man hat einen Kramer, das war eine Konditorei, glaube ich, Laden, Bäckerei. Und ist dir noch irgendwas aufgefallen? Ja, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber da ist glaube ich, diese Heidelberg-Restaurant. Ich glaube, das steht noch, aber vielleicht werden wir das heute Mittag entdecken, also sozusagen, ob es noch bleibt. Mhm. Ja, und Yorkville ist aber ein ganz wunderschöner Stadtteil zum Wohnen, und zwischendurch segelst du und hauptsächlich arbeitest du in der Finanzwelt und bei Chase Manhattan, und wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin, und ich nehme an, dass unsere Wege sich immer wieder kreuzen werden, Lindsay, ob hier oder in Florida, und herzlich Grüße aus Florida von uns, und wenn du in unserer Gegend bist du immer herzlich willkommen. Ja, also gleichfalls für euch beiden, und das macht immer Spaß, wenn man da so Kontakt hält über so viele Jahre. Aber Susanna, du kannst dich immer mehr an Details und Einzelheiten erinnern, und ich bin nicht so gut dabei. Deswegen brauche ich eine Freundin wie du. Gut, ich wünsche dir viel, viel Glück und viel Erfolg, und wir sagen jetzt erst einmal Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Vielleicht hatten Sie ein bisschen Spaß an diesem Gespräch, das wir führten und das uns nach New York brachte, beziehungsweise Aktivitäten in New York. Wie gesagt, inzwischen unterrichtet Lindsay Brooks in Kalifornien Deutsch, und das